betrübt, wie oft die Sünde mich besiegt. Doch er befreit mich durch sein Blut, der große Gott noch Wunder tut. Wann schreit mein Herz, Herr Jesu Christ, wasch weg, was du die Sünden schaff in mir ein reines Herz zu deiner Ehre. Du trugst für mich die Dornenkron, nahmst für mich auf dich Spott und Hohn. Doch ich schämte mich vor dir. Ich bitte, Herr, vergib du mir. Wasch rein mein Herz, Herr Jesu Christ. Wasch weg, was dunkel in mir ist. Nimm fort die Sünden, schaff in mir ein reines Herz zu deiner Ehre. Sünden schaff in mir ein reines Herz.